Viertes Kapitel: Johannesmaurerei, Andreasmaurerei. Blaue und rote Logen, niedere Grade, Hochgrade. Die drei Grade, Lehrling, Geselle und Meister, sind gegenwärtig allen blauen oder Johanneslogen eigentümlich. Das war nicht immer der Fall. Das Konstitutionsbuch der englischen Großloge von 1723 kennt den Meistergrad überhaupt noch nicht. Es heißt dort ausdrücklich, der erfahrenste Geselle soll zum Meister oder Aufseher ernannt werden. Damals wurde kein Bruder, so erfahren er auch war, Meistermaurer genannt, bis er zum Meister einer Loge erwählt worden war. Erst im Jahre 1725 kam der Meistertitel in Gebrauch, bis dahin war eben Meistermaurer nur der Meister vom Stuhl. Einer Erklärung bedarf der Ausdruck blaue oder Johanneslogen. Von blauen Logen bzw. Graden spricht man unter Beziehung auf die himmelblaue Farbe der Abzeichen der Freimaurer, Johannesmaurerei heißt sie nach dem Schutzheiligen der alten Steinmetzen. Eben deshalb wurde offenbar auch die Gründung der neuen Geistesmaurerei am St. Johannistage am 24. Juni 1717 vorgenommen. Wenn von symbolischen Logen bzw. Großlogen die Rede ist, so sind damit die Grade, Logen und Großlogen der Johannesmaurerei gemeint, und zwar mit Rücksicht auf die zahlreichen in ihr gebräuchlichen Sinnbilder, von denen einige früher Erwähnung fanden. Den Gegensatz dazu bildet die rote oder Andreasmaurerei, die ihren Namen von der roten Farbe der Abzeichen bzw. vom heiligen Andreas herleitet, der als erster von Johannes dem Täufer zu Jesus übergetreten sein soll. Die roten Grade werden auch kurz als Hochgrade bezeichnet, weil sie eine den Meistern unbekannte, höhere Kenntnis der Freimaurerei bieten wollen. Sie lassen die drei alten Grade nur als Vorschule gelten, sind aber je nach dem einzelnen System verschieden eingerichtet. Langsam, aber stetig drückte man die Johanneslogen abwärts, damit sie nur als Schemel für die Hochgrade dienen sollen, sagt die sehr geachtete freimaurerische Zeitschrift Latomia 1869, Band 28, Seite 22. Die Johanneslogen sind zum Zahlen und Schweigen da, lässt sich ein anderer Bruder darüber aus. Die unteren Brüder sind der kontribuierende Teil, die oberen der genießende Teil, hieß es schon im 18. Jahrhundert auf dem Wilhelmsbader Kongress 1782. Woher stammen nun die Hochgrade? Den Anfang dürfte der Grad vom Royal Arch, dem Grad vom königlichen Gewölbe, gemacht haben, der sich nach 1740 in Frankreich bildete und sich eine gewisse Oberhoheit über die entarteten niederen Grade anmaßte. Dann entstanden die buntscheckigen schottischen Grade, die aber mit Schottland erwiesenermaßen gar nichts zu tun haben, sondern französischen Ursprungs sind. Die Schaffung des Ritter Cadoche-Grad, der die Rache der Templer darstellt, fällt in das Jahr 1743. Vermutlich ist der Ausdruck schottischer Meister, Maître Ecossais, auf eine unbeabsichtigte Verwechslung mit Maître Acassais zurückzuführen, das auf die Akazie, den heiligen Baum der Freimaurer, hinweisen würde. Dann entstanden in rascher Folge immer neue Grade, bis man die Zahl 25 erreichte. Aber auch dabei blieb man nicht stehen und nach französisch-schottischem System, das die größte Verbreitung über die ganze Erde gefunden hat, bestehen noch gegenwärtig 33 Grade. An Lehrling, Gesellen und Meister reiht sich dann als vierter Grad der geheime Meister, es folgt der vollkommene Meister, der fünfte Grad, dann, nur um einige hervorzuheben, der erhabene Auserwählte, elfter Grad, der Großmeisterarchitekt, zwölfter Grad, der Royal Arch Grad, Grad vom königlichen Gewölbe, derzeit der 13. Grad, dann der große schottische Ritter, 14. Grad, der Ritter vom Osten, 15. Grad, der Großfürst von Jerusalem, 16. Grad, der Ritter vom Westen, 17. Grad, der souveräne Fürst von Jerusalem, 18. Grad, der große Oberpriester, 19. Grad, der preußische Ritter, 21. Grad, er verhandelt nur bei Vollmond ohne anderes Licht, und zwar über die Zerstörung von Jerusalem. Ferner der Fürst von Libanon, 22. Grad, der Fürst des Tabernakels, 23. Grad, der Ritter der ehernen Schlange, 25. Grad, der Fürst der Gnade, 26. Grad, er verhandelt über die Bünde Gottes mit den Juden und Christen, dann der souveräne Großkommandant des Tempels, 27. Grad, der Ritter der Sonne, der Betrachtungen über die Wohltaten Gottes anstellt, 28. Grad, ferner der St. Andreas Ritter, 29. Grad, der Ritter Kadosch, 30. Grad, er stellt die Rache der Tempelritter wegen des an ihrem Großmeister Molei vollzogenen Todesurteiles dar,